Kundgabe 1399. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1940. Liebe und Barmherzigkeit Gottes an den Seelen der Finsternis. Ach, dass ich 1000 Zungen hätte, zu loben und preisen die Güte des Herrn. So ertönet es in den Reihen der himmlischen Heerscharen. Denn es ist die Liebe und Güte Gottes unendlich. Und also neiget er sich voller Barmherzigkeit allen Wesen zu, und er steiget herab in das Reich der Finsternis und suchet Erlösung zu bringen den dort schmachtenden Seelen. Und seine Liebe weiset ihnen den Weg nach oben. Er bedenket sie unaufhörlich mit seiner Gnade und sendet ihnen seine Boten, die Träger des Lichtes, auf dass auch in ihnen rege werde das Verlangen nach Licht. Er kommt ihnen mit aller Liebe und Gnade entgegen und predigt ihnen das Evangelium. Er fordert von ihnen nichts weiter als Liebe. Sie sollen nur in der Ewigkeit nachholen, was sie bisher versäumt haben, Liebe zu geben. Und sie werden erlöst sein von aller Qual. Und in den tiefsten Tiefen sind Seelen, die noch Liebe in sich tragen, die nur bisher dem Gegenpol Gottes galt. Diese Liebe umzukehren, die Wesen zur tätigen Hilfe zu bewegen, ist fortgesetztes Bemühen aller Lichtwesen, die im Willen Gottes stehen. Und Gottes Wille ist Erlösung, nicht Verdammnis. Und so leuchtet sein Gnadenstrahl auch in die äußerste Finsternis. Und seiner Liebe Kraft suchet empfangswillige Seelen zu beleben. Und so diese Seelen keinen Widerstand leisten, spüren sie die Wohltat der Liebe und werden weich und nachgebend. Und sie begehren das Licht. Ihr Wille wird rege. Und so lösen sie sich nach langem Kampf von der Finsternis und streben dem Licht entgegen. Jede Regung einer solchen Seele kennen die Lichtträger und suchen ihr Rechnung zu tragen. Teils fördernd, teils hemmend. Denn es kann eine solche Seele nicht sich selbst überlassen bleiben. Sie ist noch kraftlos und oft schwankend. Sie muss leise und behutsam dorthin geleitet werden, wo sie selbst in sich stark und willig wird. Und Gottes übergroße Liebe bedenkt eine jede Seele ihrem Empfinden gemäß. Denn er sucht, jeglichen Rückfall zu verhindern. Er will, dass auch diese Seele seine große Liebe und Barmherzigkeit an sich selbst erfahre und sich gleichfalls einreihe in die Zahl derer, die ihn loben und preisen. Er ist in immerwährender Fürsorge bedacht um jede einzelne Seele, dass sie zur Höhe gelange, dass sie Licht empfange und in immer hellerer Umgebung ihren Schöpfer erkenne. Sie sollen ihn lieben, nicht fürchten. Sie sollen seine Gnade begehren und ihm willig dienen. Sie sollen gleichfalls liebeempfangende und liebegebende Wesen werden, die sich am großen Erlösungswerk im Jenseits beteiligen und wieder Seelen aus der Finsternis emporholen zum Licht. Es ist dies ein Werk der Liebe und kann nie in anderer Weise vollbracht werden als durch tiefste, uneigennützigste Liebe. Denn nur die Liebe erlöset und Gott in seiner unendlichen Liebe lässet kein Wesen der ewigen Finsternis verfallen. Und daher soll alles, was ihm dienet, erlösend tätig sein, das heißt, Liebe geben allen denen, die finsteren Geistes sind. Denn jeder Funken Liebe erhellet den Geist derer. Und nur die Liebe vermag die Finsternis bannen. Nur die Liebe ist das Licht, das nach oben weiset. Und nur die Liebe vermittelt die Kraft, den Weg nach oben zu betreten. Und darum steiget ihr, die ihr liebewillig seid, herab in die Finsternis und suchet dort, Seelen zu erlösen. Bringet das Licht denen, die in der Dunkelheit wandeln, und bleibet stets in der Liebe. Denn die Liebe ist Kraft. Und solche mangelt den Wesen, und darum sollet ihr diese den Wesen zuführen, auf das auch sie zur Höhe gelangen. Amen.